Ich traf ihn in dieser kleinen Tapas-Bar. Er war Torero und kam aus Malaga. Zu heiß diese Nacht, diese Nacht. Ein Glas Sangria, dann tanzten wir Flamenco. Mein Herz, das sah mir beim Verlieben zu. So heiß diese Nacht, diese Nacht. Und ich sah in seine stolzen spanischen Augen. Oh, oh. Stolzen, spanischen Augen. Oh, oh.